Hinterm Dorf, wo der Bauer den Schutt in die Grasmulde karrt, wo der Halter das Vieh, das ihm umsteht, im Boden verscharrt, wo wie Schuppen sich schiebt auf dem Rinnsal die schwärzliche Haut, steht erbärmlich aus Brettern der Schank an die Lehne gebaut. Wer zum sauren Wein nicht was zubeißt, der hat's mit der Reu. Und der höllische Schnaps ist des Budenwirts eigenes Gebräu, das aus Kräutern und Wurzeln im Brennkessel aufsteigt und schäumt durch die kupferne Schlange, die dreimal gewunden sich bäumt. Wer hierher kommt zu trinken, der kommt schon am helllichten Tag. Und der Durst, der den Brenner, den Häusler, den Schinderknecht plagt, ist ein Durst, der den Schlund so lang würgt und den Gaumen zerbeißt, bis der Rausch ihm die Hirnschale füllt und zu Boden ihn schmeißt. Schweigsam hocken sie alle am Tisch in der Rund, und sie stopfen mit Lauch und gepfefferter Rosswurst den Mund. Wann herein durch die Tür weht den Säufer sein eigener Wind, und er, ohne zu reden, sogleich mit dem Ersten beginnt. Und es öffnet den Mund ihm vom Fusel ein weiteres Glas, und er staunt, denn zu singen auf einmal hebt dies und hebt das aus ihm an, und er schluchzt, wie das leidige Leben ihn zwackt, und laut schlagen die anderen dazu mit den Feiteln den Takt.